1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Montag, wie immer, freie und offene Runde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, sehr gerne. Ihr müsst dann nur anrufen 0800 220 50 50 oder halt mailen domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Marco und Marco ist 36. Guten Morgen, Marco. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marco, schön, dass du da bist. Ja, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Tja, und zwar folgendermaßen. Es geht sich eigentlich um eine OP, die ich hatte. Mhm. Das war im Sommer 2007. Ja. Und da muss ich sagen, es war eine Hämorrhoiden-OP, die hervorging aus einem Vorfall, der sich bereits im Januar des Jahres, also 2007, ereignete. Ja, was war das für ein Vorfall? Ja, und zwar, ich sag jetzt mal als Laie, man geht zur Toilette, ist ziemlich überrascht, die ganze Schüssel ist ja purpurrot, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich natürlich erstmal direkt einen Schrecken bekommen. Ist man immer erschrocken? Aber absolut. Aber ja. Mhm. Und ich denke, mein Gott, was ist jetzt passiert, ne? Mhm. Ja, keine Schmerzen? Nee, überhaupt nicht. Ja. In keinster Weise. Also auch vorher kein Jucken, Brennen oder so, was man sich eigentlich vorstellen könnte. Ja. Und dann natürlich direkt erstmal einen Hausarzt aufgesucht. Der konnte da so aufgrund des Abtastens nichts feststellen. Mhm. Und dann sagt er, ja, das muss ein Fachmann untersuchen. Ich kann da jetzt so, ich sag mal, fingertechnisch nichts ertasten. Mhm. Ja, dann direkt eine Überweisung bekommen zum Proktologen. Mhm. Das ist ein Facharzt für Darm, Enddarmgeschichten. Ja, das ist richtig, genau. Ja, ja, dann bin ich direkt ins Krankenhaus, weil in diesem Krankenhaus, die hatten solch eine proktologische Abteilung. Mhm. Ja, und dann hat man wieder, ich sag mal, eine Rektaluntersuchung gemacht. Was nicht schön ist, sicherlich. Oh, absolut nicht. Wie gesagt, und vorher noch nie irgendwie Kontakt in solch einer Form gehabt. Mhm. Ich sag mal, bei den Frauen ist es vielleicht ein bisschen anders. Die haben ja Vorsorgeuntersuchungen etc. Ja. Schon relativ früh bei ihrem Frauenarzt. Ja. Rektaluntersuchung heißt konkret in dem Fall? In dem Fall war es dann so, dass ich eine Sonde in den Po bekommen habe. Mhm. Um da halt zu sehen, ob da irgendwie was an Adern geplatzt ist oder ob Hämorrhoiden vorhanden sind etc. Ja, die Sonde in Form eines Stabes? Stabes, ja. Ungefähr so groß wie ein Kugelschreiber. Also das war jetzt nicht irgendwie was Furchterregendes war. Ich war zwar unangenehm, aber von der Größe jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay. Mein Gott, was will er damit, ne? Ja. Ja. Aber unangenehm auf jeden Fall, klar. Mhm. Ja, und dann hat man halt festgestellt, dass ich innenliegende Hämorrhoiden habe. Was ja nicht so schlimm ist. Was nicht so schlimm ist, genau, habe ich mir dann auch gedacht. Ja. Und ich sage, ist das denn das Blut und so? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, woher es rührte. Mhm. Es scheint wohl so zu sein, dass wohl vielleicht noch eine Hämorrhoide vorhanden war, die geplatzt ist. Ja, das hört man öfters, dass das die Ursache sein könnte. Zumindest schon mal erleichtert. Ich habe dann nochmal nachgedacht, aber ist das nichts Schlimmes, muss ich mir keine Sorgen machen. Nee, nee, sagt er, sie haben halt Hämorrhoiden, aber die sind recht groß, die müssen operiert werden. Mhm. Und jetzt fängt das Debakel an. Also man hat ja dann eine richtige stationäre Operation empfohlen. Empfohlen, genau. Also kein ambulanter Eingriff. Nee, nee, also in dem Moment hat er gesagt, jetzt können wir erstmal nichts machen. Ja. Weil im Moment ist nichts akut und aufgrund der Bettenauslastung etc. war es dann so, dass man mir gesagt hat, gehen Sie bitte zur Schreibkraft vorne, ich gebe Ihnen einen Termin und dann machen wir einen Termin, verstehe. Dann können wir das hier direkt machen. So, dann bist du operiert worden an diesen innenliegenden Hämorrhoiden. Genau. Ja. Und jetzt ist das Problem an der Sache, dass ich, ich sag mal, 3 Monate später sollte ich kommen aufgrund dieser OP. Ja. Dann wurde das verschoben aufgrund eines Infekts, weil dann Antibiotikum genommen wurde und dann darf man keine sag mal, Narkose einleiten, etc. Wie ist denn die Operation ausgegangen? Ja, jetzt kommt's. Wie gesagt, dann 3 Monate später, das war dann mittlerweile Sommer geworden im 2007, dann wurde dann die Operation gemacht. Ich habe davon natürlich dank Vollnarkose nicht viel mitbekommen. Mhm. Aber seitdem führe ich bis heute ein ganz völlig anderes Leben. Das Inwiefern? Heißt im negativen Sinne. Also man hat ja nicht geholfen, das hat ja nichts gebracht, sondern... Sondern geschadet. Geschadet, inwiefern? In dem Sinne, dass ich jetzt ja, ich sag mal, so 70% kann man schon sagen, ja, 60-70% Stuhlinkontinent bin. Ach du Jürgen. Ja, genau. Ach du Jürgen. Das ist aber dann ein klarer Ärztefehler. Sehe ich genauso. Ja. Nur, also sage ich mal so spontan. Also ich denke mal, dass so eine Hämorrhoidenoperation ein kleiner, ein Routine-Eingriff für einen Chirurgen ist. Ich habe mir auch gedacht, das gleiche wie ein Blinddarm-OP oder so. Genau, sowas, ja. Irgendwie sowas, ne? Das heißt, der hat dann den Schließmuskel verletzt, oder wie? Ja, das befürchte ich. Dann bin ich natürlich aufgrund der Tatsache zu anderen Spezialisten gegangen, die halt, klar, jetzt auch Proktologen sind, aber die halt eine Ikone, sag ich mal, auf diesem Gebiet sind hier in der Region. Mhm. Und der sagte mir dann, ja, wo waren Sie denn? Ich sah im Krankenhaus, aufgrund der Vorgeschichte, Blut im, in der Schüssel und. Mhm. Ja, die wollen Geld machen, die wollen Betten belegen etc. Ja, ich sag, Moment, aber wenn mir doch der Arzt im Krankenhaus dazu rät, das muss entfernt werden, die sind recht groß, dann denke ich doch mein Vertrauen im Arzt. Tja. Aber ja, dann, leider ist es heutzutage nicht mehr so. Genau. Ja. Und dann sagt er, wären Sie vorher zu mir gekommen, dann hätte man erstmal eine Schließmuskelprobe machen können aufgrund des Kneifdrucks etc., wie man das einhalten kann, sowas. Sagt er, und aufgrund dieser Tatsache, es könnte sogar sein, dass die notwendig waren, denn jeder hat Hämorrhoiden, bei dem einen sind zu groß, bei dem anderen klein. Aber vielleicht hätte man das ja sogar ambulant machen können, das kann man ja auch. Genau, aber die Tatsache ist, er meinte sogar, dass es vielleicht hätte gar nicht operiert werden müssen. Sogar das? Das sogar. Mein Gott, und jetzt, das heißt, also jetzt hast du mit Inkontinenz zu tun. Genau. Wie stellen sich die Ärzte oder der Chirurg im Krankenhaus dazu? Also ich selber habe ihn dazu nicht mehr kontaktiert, weil ich einfach nur mega enttäuscht bin. Mhm. Bin ja eigentlich jetzt in sehr guten Händen. Ah ja. Bei dem Arzt, nur halt die Fortschritte, die nehmen halt nicht die Form an, die ich mir wünsche. Was sagt der denn? Besteht denn eine Hoffnung? Kann der da irgendwas machen, dass sich das wieder reguliert? Ja, er sagt, aufgrund dieser Art und Weise, die ich jetzt hier vonstatten führe, das ist eine Biofeedback-Methode. Mhm. Das ist halt, man muss sich jeden Abend zweimal eigentlich, also ich sag mal am frühen Abend und dann kurz vorm Schlafen gehen sollte man es machen, eine Sonde selber in den Po schieben. Mhm. Da ist dann so eine Elektrone dran, mit Kopfhörer verbunden etc. Eine Computerstimme, wie ähnlich beim Navigationssystem. Das ist ja schön. Die sagt dann, fester zu drücken, gut halten, solche halt Anweisungen. Ach, zum Trainieren quasi. Damit man halt den Schließmuskel trainiert. Ah, genau. Verstehe. Das ist ja pfiffig. Ja, pfiffig schon, aber ich sag mal, wenn man vorher nie Probleme hatte und dann denkt, mein Gott, wärst du doch nicht mehr hingegangen, weil ich hatte ja auch keine Schmerzen. Ja, verstehe. Dann denke ich, mein Gott. Also jetzt deswegen, lass uns mal über deinen Alltag reden. Ich denke mir, wenn man so etwas hat, wenn man ständig inkontinent oder immer wieder inkontinent wird, hast du doch wahrscheinlich große Probleme so in deinem normalen Alltagsleben. Ja, das sowieso. Also was arbeitest du? Also wenn ich jetzt sage, zum Glück nicht, ne, dann heißt das nicht, dass ich stolz darauf bin, arbeitslos zu sein. Nur jetzt im Moment könnte ich es absolut nicht gebrauchen. Ich verstehe schon. Mhm. Das heißt, du hast auch immer damit zu tun, mit Geruchsbelästigung? Nee, so nicht. Also da muss ich sagen, ich sage einfach mal so ein typischer Alltag. Mhm. Stehe morgens früh auf, 7, 8 Uhr und führe dann vielleicht einmal ab, wie es sonst auch in der Regel war, morgens einmal auf Toilette, dann geht man seiner Arbeit nach oder geht fährt zur Arbeit, wie auch immer. Ja. Jetzt ist es so, gehe einmal auf Toilette, dann so, ich denke mal eine Stunde später, anderthalb, Druck im Magen, muss wieder auf Toilette. Ah ja. Und das Ganze geht dann viermal ungefähr am Vormittag. Ich verstehe, und du kannst es Haus nicht fassen, weil du es auch nicht von dir aus zurückhalten könntest. Genau. So ist es. Das habe ich dann auch versucht zu erklären meinem Arzt. Ja. Weil es gibt wesentlich schlimmere Fälle, die haben künstlichen Darmausgang, die sind zu 100% Stuhlinkontinent, das habe ich zum Glück nicht. Aber der Arzt sieht mit diesem Messgerät da und mit dem Trainingsgerät schon eine gewisse Hoffnung, dass du das wieder richtig hinbekommst. Ja, man soll jetzt ungefähr, das wurde eingeleitet vor 2 Monaten. Ja. Ja, das wird dann immer so quartalsmäßig verschrieben. Also das, man bekommt ein Rezept. Mhm. Also das dauert eine Weile, ehe man da was merkt. Bis zu einem Jahr, also. Du willst nicht irgendwie vorgehen gegen das Krankenhaus? Ja, weil also der Arzt selber, selbst bei dem ich jetzt bin, der sagt, die OP selber, die Narben sind gut verheilt, ist alles okay. Sagt er nur, man hätte im Vorfeld gewisse Untersuchungen machen müssen, um das systematisch an die Sache ranzugehen. Ja, nicht direkt. Also das ist wieder Diagnose, OP. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel, dass man nicht so schnell sich unter das Messer legen sollte, sondern dass man sich untersuchen lassen sollte, auch noch von einem anderen oder vielleicht sogar einem dritten Arzt noch. Deswegen rufe ich an, damit die Leute, die vielleicht dieselben Beschwerden haben, einfach aufgeweckt sind und nicht direkt den nächstbesten Arzt vertrauen, genau, sondern tatsächlich mehrere Meinungen einholen. Genau. Und dementsprechend dann handeln und nicht frühzeitig, denn es ist ehrlich, komplett das Leben ist nicht mehr das, was vorher war. Ne? Das glaube ich, das glaube ich. Auch psychisch, also. Ja, klar, das belastet einen natürlich. Der immer mitten im Leben steht, ne, immer. Ja. Hast Halligalli, tanzt in allen Räumen. Hast du eine Freundin oder eine Frau? Ja. Ja, eine Freundin. Wie geht die damit um? Ja, einfach super souverän, muss ich sagen. Ja, Gott sei Dank. Ja, absolut. Wenn ich die nicht hätte, ich glaube, dann wäre es auch noch ein bisschen düsterer. Wenn du jetzt in der freien Wildbahn wärst, wäre es schwieriger wahrscheinlich zurzeit. Man würde es nicht merken. Ja, ja, aber du wärst wahrscheinlich verklemmter und verspannter und... Ja, will ich noch nicht mal sagen, denn bei mir ist es so, wenn ich halt diese Vormittage hinter mir gebracht habe, wo ich immer sehr froh bin, ne? Ja, dann ist gut. Und dann, ja, ich sag mal, dann isst man Mittag und dann hat man ja erstmal, der Verdauungstrakt dauert ja eine Ewigkeit. Okay, dann durftest du keine Vormittage mit schönen neuen jungen Frauen. Genau, oder halt nach einem One-Night-Stand vorm Frühstück. Schnell nach Hause. Marco, also ich glaube, deine Warnung ist rausgekommen. Ja. Die ist ganz klar und ich unterstreiche das wirklich auch. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und gut informieren, vielleicht auch immer wieder überlegen, was man als ambulant machen kann, bevor man sich richtig da in Narkose versetzen lässt und so weiter. Genau. Ich wünsche dir gute Besserung und wünsche, dass du wieder genauso funktioniert wie vorher, denn das ist unangenehm, das kann wahrscheinlich jeder gut nachvollziehen. Eine Sache vielleicht noch vorweg, dann habe ich aufgrund dieser Tatsache versucht, irgendwie psychologische Behandlung zu haben. Mhm. Und die Termine, die da angestanden haben, ne, also ist auch Wahnsinn. Man hat akut eine Geschichte, ne? Und man sagt, ja, kommen Sie in einem halben Jahr oder so. Aber ich kann dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, wenn du möchtest. Mittlerweile bin ich Gott sei Dank über diese düstere Phase hinweg. Jetzt sagen wir mal psychisch wieder alles okay, okay, weil ich einfach daran glaube, aufgrund dieses Biofeedback, dass ich jetzt eine Chance sehe. Ne? Verstehe. Gut, aber Marco. Trotzdem, vielen Dank. Dann wünsche ich dir gute Besserung und alles Gute. Und vielleicht ein Autogramm, bitte. Sehr gerne, du legst auf. Gerne weiter so, wir melden uns. Ja? Dankeschön, tschüss. Danke dir, tschüss. 0800 220 5050. Wer gerne mit mir reden möchte hier, der möge diese Nummer wählen. 0800 220 5050 oder ganz einfach mailen, domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themen, das wie immer montags. Also jedes Thema ist möglich, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Monika ist hier. Monika ist 26. Hallo Monika. Hallo Domian. Monika. Ich freue mich riesig, dass ich mit dir spreche. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's denn? Bei mir geht's um das Thema Marcel Reichert wieder. Ja. Und zwar habe ich deine Gespräche aus den letzten Sendungen mitbekommen. Ja. Und du hast ja die Meinung vertreten, dass jeder gucken darf, was er will. Ja, grob verfeinert. Ja, also das war zumindest so die Hauptaussage, ja, dass man ja über Geschmack streiten kann. Also ich stand nicht auf der Seite von Herrn Reich-Ranicki. Ja, ich bin ein bisschen schon auf der Seite von Reich-Ranicki. Ja. Also ich würde schon... Auf was für eine Seite steht er eigentlich? Mittlerweile weiß ich das gar nicht mehr. Was will er? Also ich würde einfach sagen, der steht für mehr Qualität im Fernsehen. Ja, was ist mehr Qualität? Genau, das ist nämlich die Frage. Also damit beschäftige ich mich nämlich gerade intensiv. Ich schreibe eine Arbeit dazu und ich habe auch schon eine Arbeit über dich geschrieben in meinem Studium. Guck an, ja. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Ja, das war sehr interessant, dich mal zu analysieren, so ein bisschen, ja, zumindest deine Gesprächsführung. Ja. Und ja, also ich kann nur sagen, Masse heißt ja nicht gleich Klasse. Das heißt, es gibt Sendungen, die, glaube ich, auch der Marcel Reich-Ranicki angesprochen hat. Mhm. Also diese Massensendungen, mhm, die ja ein bisschen an Qualität zu wünschen übrig lassen. Ich darf hier ja Sendungen nennen. Du darfst alles nennen. Genau, und das sind unter anderem, ich weiß nicht, ob du dir das vielleicht mal angeguckt hast, am Samstag bei RTL, dieses Durch die Wand. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, nee. Dann sei froh, weil... sowas Schreckliches, ja, also ich, das kann ich einfach gar nichts mehr sagen. Das war wirklich ganz grausam. Weißt du, Monika, ich bin natürlich absolut auch deiner Meinung und der Meinung wahrscheinlich von vielen Leuten, dass man ständig über die Qualität reden muss und auch um Qualität ringen muss. Darüber müssen wir gar nicht streiten. Mich hat nur diese Pauschalkritik von Herrn Reich-Ranicki geärgert. Und es hat mich jetzt noch mehr geärgert, als ich am Wochenende so ein bisschen die Presse verfolgt habe. Weißt du, wer Werbung für die Telekom, für das Kabelnetz der Telekom, für das Fernsehkabelnetz der Telekom macht? Herr Reich-Ranicki. Ja, das muss also, ich sagen, das finde ich auch ein bisschen seltsam, dass er gerade das Medium, das ihn groß gemacht, ja, hat, kritisiert. Und da steht ja auch noch im Text, hier über uns können Sie 177 Kanäle empfangen, wo wirklich sehr viel Schrott bei ist. Und da ist er zu sehen als, und groß abgebildet, eine Viertelseite in den Zeitungen. damit war er für mich vollkommen unglaubwürdig, nachdem ich das dann auch noch gesehen habe. Ja, also da würde ich auch definitiv zustimmen, dass das, dass er, ja, weiß ich nicht, eigentlich seinen eigenen Vater so ein bisschen anschwärzt, ja, das Fernsehen, ja. Dass er groß geworden ist, das, ja, das finde ich auch ein bisschen blöd. Allerdings, wie gesagt, also um nochmal zurückzukommen auf die Qualität des Fernsehens, da finde ich, das sollte ständig irgendwie aufgenommen werden. Ja, finde ich auch so. Erst durch ihn ist überhaupt diese Debatte wieder aufgekommen und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, okay. Ich will mal hoffen, dass die auch nur eine Weile Bestand hat, weil seine Äußerungen sind ja wie Luftblasen, die allmählich so wegplatzen. Bedingt beispielsweise durch diese Werbung. Bedingt auch dadurch, dass man sich vielleicht vor Augen hält nochmal, dass er hat ja schon andere große Fernsehpreise angenommen, wo das Fernsehen ihn geehrt hat. Da war das Fernsehen noch auch genauso wie heute. Er hat die Goldene Kamera angenommen, er hat Bambi angenommen. Weißt du? Also findest du, dass das Fernsehen genauso wie heute, also damals auch so war? Also ich finde, das hat sich mit der Zeit verschlechtert. Ach, also ich würde mal die letzten 10 Jahre hat sich da nicht so viel verändert. Also ich finde schon, dass es da so einen Boom gibt, auch zum Boulevard hin eben. Na guck mal, geh mal 10 Jahre zurück, was wir da nachmittags ebenfalls für teilweise furchtbare Talkshows hatten. Für furchtbare Talkshows. Ja, okay. Das kann ich nicht absprechen. Also da hast du definitiv recht. Also die Qualität zu besprechen, das ist gar keine Frage. Ich glaube ganz einfach, dass er nicht der richtige Mann für diese Kritik, für diese Äußerung war, weil er keine Ahnung davon hat. Wen hieltest du denn für angemessen? Schwere Frage. Müsste also man sich Gedanken machen. Also darüber äußern, was man da... Also es muss ein profunder Kenner des Fernsehens sein und es muss schon auch ein Intellektueller sein, das finde ich schon, der das auch gut übergeordnet sehen kann. Aber es muss jemand sein, der eben auch die einzelnen Programme verfolgt und dann auch dezidiert dazu etwas sagen kann. Wenn wir jetzt beispielsweise ProSieben mal am Wochenende gucken, da hat Stefan Raab mit seinem Turmspringen einen Riesenerfolg gehabt. Das ist ganz einfache Fernsehunterhaltung. Da finde ich nichts Schlimmes daran. Das gucken ganz viele Leute, junge Leute und auch ältere Leute. Das läuft auf einem Privatsender. Wir in den Öffentlich-Rechtlichen machen auch so ähnliche Programme. Also man muss ja immer vorsichtig sein, dass man seinen eigenen Geschmack nicht versucht zu objektivieren, zu verallgemeinern. Dann hat es immer so etwas von oben herab. Ja, das kann ich gut verstehen, aber also es gibt so eine Theorie, das ist die Wissenskluft-Theorie. Hm. Und ja, die besagt eben, dass die Leute immer dümmer werden, also die Dummen immer dümmer und die Klugen immer klüger, mehr oder weniger, so wie die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Und dass diese Kluft halt einfach immer größer wird. Ja, wir haben am Mittwoch gibt es einen Bildungsgipfel bei der Bundeskanzlerin in Dresden. Ja. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass man bei der Bildung anfängt, bei den Schulen, bei den Universitäten, dass man zum Beispiel Studiengebühren erhebt, finde ich nicht in Ordnung. Das stimme ich dir vollkommen zu. Ja, das schließt eben die Menschen aus, die aus ärmeren Schichten kommen, die gehen nicht mehr zur Universität. Ich finde, das ist dann ein bildungspolitisches Thema, wo das Fernsehen auch eine Rolle spielt, natürlich. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und das Fernsehen nutzt das natürlich aus. Ja. Also gerade wenn es um eben so Massenprogramme geht. Aber wir alle wollen ja auch mal einfach profan unterhalten werden. Ja, natürlich, ne? Klar. Einfach mal abhängen und Beine hoch und gut ist. Da, auf jeden Fall, also dem kann ich mich ja auch nicht widersetzen, beziehungsweise das will ich natürlich auch immer wieder gerne, aber ich finde, das sollte man eben immer mit der nötigen Qualität und wenn, unbedingt. Wenn das halt... Aber du gibst mir doch bestimmt auch recht, dass Reichernitzky hat das gesamte Fernsehen angegriffen, eben auch uns als Öffentlich-Rechtliche. Und gerade wir in den Öffentlich-Rechtlichen bieten so eine Vielfalt von Sendungen, von den höchst anspruchsvollsten bis hin auch zu legitimer Unterhaltung. Das ist doch eine tolle Entwicklung. Ich habe es am Freitag schon gesagt, dass wir Phoenix haben, dass wir einen Theaterkanal haben, einen Dokumentationskanal vom ZDF und so weiter, dass wir in den dritten Programmen teilweise ganz tolle Sachen machen. Und jeder kann sich das auswählen. Ja, natürlich. Also die nur es kommt eben auch auf die Auswahl an. Also wer wählt euch aus? Also wen sprecht ihr an? Das ist ja eben die Frage. Mhm. Also ihr werdet eben nicht die Massen ansprechen, die es ja eigentlich anzusprechen gilt. Da müsste man vielleicht ein bisschen umdenken und mal sagen, wie kommen wir an die Leute, an die wir eigentlich ran müssten, sozusagen. Ja, aber dann fangen wir wieder an, wir wollen die Menschen erziehen. Und da finde ich es ganz schwierig, die Gratwanderung zu gehen zwischen, dass man sich über die Leute drüber stellt und sagt, ich habe schon mal die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, wo es lang geht und ihr braucht das noch. Finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ja, also... Ich habe am Freitag auch noch ein Thema hier angesprochen, das ist die Volksmusik. Ja. Ne? Wo ganz viele Leute wirklich das kalte Grausen kriegen. Ja. Und ich habe von einer alten Tante von mir gesprochen, die diese Sendung liebt. Ich habe das mitbekommen, so. Also ich weiß, aber und das ich, ist ja auch, über Geschmack lässt sich streiten. So, und ich hast. Ja, und ich finde ganz toll, dass wir hier eben beispielsweise in den Öffentlich-Rechtlichen auch so ein Angebot haben. Hier wird auch mal eine Volksmusiksendung gezeigt, auch für ein älteres Publikum, was bei den Privaten, wo nur auf Jugend und die Zielgruppe bis 49 gestarrt wird, so etwas gar nicht mehr stattfindet. Ja gut, aber dann habt ihr auch wiederum so Sachen wie Verbotene Liebe und Marienhof, ja. Die es aber auch zuhauf in den Privatsendern gibt, die ihr eigentlich gar nicht bringen müsstet. Also die Zeit könnte man sich zum Beispiel sparen und da vielleicht irgendwas Sinnvolleres in der Zeit zu bringen, anstelle einfach mit den Privaten zu konkurrieren in dem Punkt. Ja, wobei so ein bisschen Unterhaltung und Entspannung ist ja auch ja, natürlich, unser aber Auftrag. Es gibt ja schon bei den Privaten die Unterhaltung ja. In dem Punkt. Aber ist das also, nicht auch öffentlich-rechtlicher Auftrag, eben auch zu gute Unterhaltung ja, zu bieten? Ja, aber der öffentlich-rechtliche Auftrag besagt auch Bildung. Und auch Bildung? Und das wäre auch wieder diese da kannst du ja die Erziehung dann nicht ausschließen. Aber also genau zu der Zeit kann man auch auf Phoenix schalten, während Verbotene Liebe läuft und wir haben tolle Top-Angebote. Aber ich merke schon, Monika, das ist eine lange, große Diskussion. Ja. Und es wäre sicher interessant, wenn es mal eine Fernsehsendung gäbe mit einem Kreis von wirklich fundierten Leuten, die sich darüber mal auseinandersetzen können. Das wäre vielleicht kommt da mal doch ein bisschen was in die Gänge und die Kritik von Herrn Reichanitzky hat dann doch noch was bewirkt. Auf jeden Fall hat er gut verdient an dieser Werbung da mit der Telekom. Vielleicht hat er das ja auch alles mit dem Boah, gemacht. Wahnsinn. Also als ich da gestern die Zeitung aufgeschlagen habe, ich denke, das ist doch nicht wahr. Ich lese eine, ich weiß nicht, wie viel Kohle man dafür bekommt, aber ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr gut bezahlt wird. Sehr gut ja, bezahlt. Also ich weiß ja nicht, inwieweit das bei euch oder bei im Öffentlich-Rechtlichen läuft, aber ich denke mal, dass er doch auch ein wenig Geld für das Interview am Freitag auf dem ZDF bekommen hat. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung von, wie das geregelt wurde. Vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Monika, ich danke für deine Äußerungen, für deinen Anruf, für deine Meinung. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ich durchkommen konnte. Ich fand es ganz toll, mit dir mal zu reden, weil ich deine Sendung auch schon über Jahre verfolge. Ja. Und mache auf jeden Fall weiter so. Super. Danke sehr. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Dann. Tschüss. So, Freunde, morgen machen wir das Thema, das wir vorige Woche verschoben haben, nämlich das Thema kuriose Unfälle. Man kann ja immer wieder Zeitungsmeldungen lesen wie diese, habe ich vorige Woche ja auch schon so ein paar Beispiele genannt. Ich lese euch nochmal vor, Kugelschreiber verschluckt. In der Tat, habe ich vor zwei Wochen irgendwo in der Zeitung gelesen, mit dem PKW in den Rhein gefahren, an einem Schwarzbrotkrumen erstickt. Abflussreiniger aus Versehen getrunken, von einem herabstürzenden Gegenstand fast erschlagen und so weiter. Also ich möchte mit euch über kuriose, nicht im Sinne von witzig, sondern im Sinne von ungewöhnlichen Unfällen reden, die ihr vielleicht schon habt, erlitten habt oder in eurem Umfeld vielleicht etwas passiert ist. Oftmals ja auch im Haushalt passieren ja sehr viele sehr merkwürdige Unfälle, wo man sagt, das ist ja irre, dass so etwas überhaupt passieren kann. Also kuriose Unfälle, das ist morgen unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch rund um die Uhr, mailt domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer, ab 0 Uhr sind wir natürlich für euch erreichbar. So, weiter geht's mit Anja. Anja ist 42. Guten Morgen, Anja. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Anja. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist der Selbstmord meines Mannes im letzten Jahr. Er hat sich letztes Jahr im Juni umgebracht. Wie hat er sich umgebracht? Er ist morgens ganz normal zur Arbeit gefahren, dachte ich. Er ist aber dann auf einen einsamen Parkplatz gefahren. Hatte sich vorher Benzin besorgt, hat sich damit über Kosten angezündet. Gott, wie schrecklich. Ja. Das. Wie lange wart ihr zusammen? 21 Jahre. 21 Jahre. Hm. Er hat sich mit Benzin. Das war dann um wie viel Uhr? Welcher Jahreszeit? Tageszeit? Ja, Das war morgens. Also wann genau das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber er ist eigentlich so zur Arbeit gefahren, dass er so um 7 losgefahren ist. Das war vielleicht ungefähr um 8 Uhr. Ist dann jemand zur Hilfe gekommen? Ja, der Parkplatz war in der Nähe einer Autobahn und von der Autobahn ist dann jemand runtergefahren, weil der diese Rauschwaden gesehen hatte. Und der hat dann noch versucht, ihn auch zu löschen, weil der so einen kleinen Löscher da in seinem Auto hatte. Aber also mein Mann ist dann irgendwann wohl aus dem Wagen auch rausgesprungen, weil er die Schmerzen nicht ausgehalten hat. Brennend. Brennend, ja. Also das ist nur das, was ich von der Polizei dann gehört habe. Er hat sich in dem Auto übergossen mit Benzin und hat sich dann angesteckt. Ja, und er hatte auch dort die meisten Verbrennungen, also wo es dann eben so nach unten lief, so an vom Hals abwärts dann. Ist er noch an der Unfallstelle dann, oder an der... Nee, er war merkwürdigerweise sogar noch bei Bewusstsein, als die Rettungskräfte kamen. Und hat auch gesagt, die sollen ihm nicht helfen, er möchte sterben. Und ist dann ins Krankenhaus gebracht worden und ist dann erst nächsten Tag gestorben. Also ich saß dann noch bei ihm am Bett, bis er gestorben ist nächsten Tag. Das ist ja ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schrecklich. Also die Haut war auch, die Ärzte haben schon nicht mehr von Verbrennungsgrad gesprochen, die haben richtig von verkohlt gesprochen. War er noch bei Bewusstsein, als du ihn gesehen hast? Nein, nein, da war er nicht mehr bei Bewusstsein. War das Gesicht auch verbrannt? Nein. Das Gesicht nicht? Nee, das Gesicht nicht, weil er, also über... Da hat er anscheinend kein Benzin gehabt. Warum hat er denn das getan? Wir hatten die letzten beiden Abende davor, hatten wir über Trennung gesprochen. Das heißt, er hatte zwar das Thema angefangen, aber wohl nur so in dem Bewusstsein, dass er gemerkt hat, dass ich mich irgendwie verändert habe. Und ich habe auch schon die ganze Zeit immer überlegt, ich wollte mit ihm über Trennung reden. Und er hat es dann aber angefangen anzusprechen. Und als ich gesagt habe, ich möchte die Trennung und als ich auch am zweiten Abend dabei blieb, hat er, ist er dann auch ins Arbeitszimmer gegangen, hat sich dort schlafenwillig nicht mehr mit mir gesprochen und hat das am nächsten Tag gemacht. Er hat nichts hinterlassen? Na, doch, er hat noch Briefe geschickt, doch. Ja, er hat noch Abschiedsbriefe. Die kamen mit der Post. Die hatte er dann noch die Nacht wohl geschrieben, einen Brief an seine Eltern und einen an mich. Was stand in dem Brief drin? An dich? Ja, der allererste Satz war, ich werde mich scheiden, aber anders als du denkst. Hat er noch Vorwürfe gemacht in dem Brief? Noch einzelne Vorwürfe? Ja, gar nicht so konkret. Er hat dann auch teilweise gesagt, dass er selber sowieso so viele Probleme hat, dass er im Leben nicht mehr klarkommt und dass er sich so in eine Situation hineinlaviert hätte, das hat er so wörtlich geschrieben, aus der er nicht mehr herauskäme. Und dass ich ihn jetzt auch noch verlassen will, dass das da reinpasst und ich soll glücklich werden, wenn ich meine, das ist der richtige Weg. Aber es war schon kein netter Brief. Es war kein netter Brief, es war kein Versöhnen, Versuch, nein, etwas zu versöhnen oder gar nein, nichts. Gar nicht. Warum wolltest du dich von ihm trennen? Ja, die Beziehung war einfach zu Ende. Also das war, man kann es immer so schlecht erklären. Ich habe dann natürlich auch lange danach dann darüber nachgedacht, wie es dazu gekommen ist. Also die letzten 2 Jahre waren schon so, dass es ihm wohl auch immer schlechter ging. Er hatte meiner Meinung nach Depressionen, aber er wollte nicht zum Arzt gehen. Er hat kaum noch gesprochen. Er war schon immer ein sehr ruhiger Mensch, aber er hat überhaupt nicht mehr mit mir gesprochen. Wenn ich ihn auf irgendwas angesprochen habe, hat er mich angeblafft. Also ihr habt euch immer mehr voneinander entfernt. Ja. Es gab ja nicht ein großes Ereignis irgendwie, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich möchte nicht mehr. Nee, das ist so langsam dorthin gegangen. Es war auch so, dass ich mich sehr alleine fühlte in der Beziehung nach und nach. Das war, als wenn man ja mit einem Fremden in einer Wohnung ist. Ihr habt keine Kinder? Nein. Nein. Nee. Ja. Ich bin so schockiert über die Art der Selbsttötung. Die ist ja so selbstbrutal. Das ist auch das große Problem irgendwie an der Sache. Es gibt ja kaum Schlimmeres, was man sich vorstellen kann, an sich selbst zu verbrennen. Also das ist so aggressiv gegen sich selbst, aber auch gegen alle anderen. Aber auch gegen alle anderen, ja. Und auch besonders gegen mich finde ich auf jeden Fall. Der Brief an seine Eltern, ist da noch irgendwas Aufschlussreiches drin gestanden? Nee, das war dann nur in die Richtung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und so will ich nicht weiterleben und ihr hättet mir auch nicht helfen können. Gibt es Leute in der Verwandtschaft oder Freunde, die dir schon auch eine Schuld geben? Freunde so gar nicht, aber ich bin der Meinung, meine Schwiegermutter. Schwiegermutter. Obwohl sie sagt nein, aber es gibt Bemerkungen, mit denen ich nicht klarkomme. Hast du noch Kontakt heute mit ihr? Ja, habe ich noch. Warst du denn in einem großen Zorn am Anfang oder warst du einfach auch nur geschockt? Ich war, bis dieser Brief kam, also er ist ja einen Tag später nach der Tat gestorben und noch einen Tag später habe ich den Brief bekommen. Bis dahin war ich voller Trauer und habe gedacht, ich überlebe das auch nicht. Und ich, also es war, da war mehr die Trauer. Und an dem Tag, als der Brief kam, da bin ich wie versteinert gewesen und das hat auch lange angehalten. Wie denkst du heute über deinen Mann? Ich bin eigentlich zum größten Teil wütend. Weil ich habe das Gefühl, dass er alles in den Dreck gezogen hat, was die ganzen Jahre davor war. Das ist alles. Das heißt, es gab auch gute Jahre und schöne Jahre. Ja. Ich bin wirklich, muss ich auch nochmal sagen, sehr, sehr, sehr schockiert, dass man also sich selbst das antun kann, aber auch gleichermaßen einem Menschen das antun kann. Ja. Und einem nahen Menschen, sprich dir, das antun kann. Weil diese Bilder und dieses Ereignis wird sich für immer in dein Gedächtnis eingegraben haben. Ja. Und das muss man vorher wissen. Und so eine... Und das wollte er offensichtlich auch. Und das ist auch das, was mich so verletzt. Das ist ja... Also man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber es ist ja fast eine... Es ist eine Boshaftigkeit. Ja. Auch wenn es ihm seelisch schlecht ging, alles zugestanden, dass es... depressiv war oder so, aber ich finde das auch furchtbar. Ja, er war auch voller Hass auf andere. Also er hat dann am Ende seines Briefes auch geschrieben, er wünscht keine Trauerfeier und es braucht auch keiner kommen. Es hätte ihn sowieso nie einer verstanden und keiner hätte ihn richtig gekannt. Also er war wütend auf alle. Er hatte aber sonst keine, also große finanziellen Probleme oder gesundheitliche Probleme abgesehen. Das war ja das Merkwürdige. Also er hatte schon auch Existenzängste wegen seiner Arbeit, weil da sehr viele Leute entlassen worden waren. Aber er war noch nicht entlassen. Nee, er war noch nicht entlassen. Das war so 2 Jahre vorher gewesen. Und ab da bin ich auch der Meinung, ging es ihm schlechter. Aber er war ja noch gar nicht in der Situation und er war auch finanziell gut abgesichert. Also es war ja auch nicht so, dass nichts da war oder so. Aber trotzdem hat ihn das immer schon wahnsinnig gemacht. Er könnte zu wenig Geld haben. Bist du über dich auch erstaunt oder auch etwas entsetzt, dass du vielleicht über Jahre diesen Mann gar nicht richtig gesehen hast, was sich in ihm angebahnt hat? Ah, dass es sich angebahnt hat. In gewisser Weise habe ich es gesehen, aber nicht mit so einem Ende. Ja, in der Dramatik nicht. Aber ich meine, du hast ja auch eine Konsequenz gezogen, indem du dich trennen wolltest, dass du mit ihm nicht mehr klar kamst. Also ich habe natürlich sehr oft gedacht, hätte ich mehr tun müssen, hätte ich ihn mehr drängen müssen, zum Arzt zu gehen. Solche Gedanken habe ich am Anfang sehr, sehr häufig gehabt. Aber du hast ihm das ja gesagt. Ich hatte ihm das gesagt, ja. Auch immer wieder gesagt? Ja, nicht ständig. Aber nicht ständig? Auch, weil er dann auch aggressiv reagierte oder zumachte? Ja, dann wurde er sehr, sehr störrisch und aggressiv. Er wurde dann auch, darüber möchte er nicht reden und hat das dann auch abgelehnt. Du hast das gerade so im Nebensatz gesagt. Du hast das Gefühl, dass 21 Jahre, ne, wart ihr zusammen, sagst du? Ja. Dass dadurch letztendlich die ganze Zeit zerstört oder beschmutzt ist durch dieses Ende? Ja, das finde ich so unerträglich, dass ich das Gefühl habe, dass das alles nichts wert war, obwohl wir uns auch mal sehr nah waren und uns auch sehr wichtig waren gegenseitig. Und zumindest das hätte er ja vielleicht in den Brief schreiben können, dass er sich für die guten Jahre bedankt oder irgend so etwas. Ja. Nee, er war nur noch voller Hass oder Verzweiflung. Und gehst du zu dem Grab? Ich bin erst ein ganzes Jahr, ist ja jetzt länger als ein Jahr her, 3-mal da gewesen. Es fällt mir sehr schwer, dahin zu gehen. Ich kann auch nicht in dem Sinne trauern, wie andere vielleicht tun. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wie geht man mit so etwas um? Man kann nicht trauern, man ist irgendwie auch zornig und wütend. Aber man muss ja irgendwann auch diesen Menschen loslassen können. Im Moment ist er ja wahrscheinlich immer noch da. Ja, er ist immer noch da. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also am Anfang war es auch schwer, in der Wohnung alleine weiterhin zu sein. Ich bin jetzt in eine andere Stadt gezogen. selbst da hatte ich am Anfang das Gefühl, dass er mich irgendwie verfolgen würde. Es entfernt sich jetzt langsam immer mehr der Gedanke an ihn, aber ich merke, dass das immer noch präsent ist und auch, ich habe eine neue Beziehung und dass das auch da präsent ist. Ach, du hast eine neue Beziehung. Das ist schon gut. Das ist natürlich vielleicht sogar sehr hilfreich. Ja, aber es ist natürlich diese Verzweiflung, diese Trauer, die, glaube ich, noch in mir steckt, die bin ich noch nicht losgeworden. Die werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht los. Würdest du gerne mit meiner Psychologin darüber sprechen, was man tun könnte? Ja, das könnte ich auch, aber ich habe auch eine Therapeutin. Ach, du hast eine Therapeutin. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Mhm. Nichtsdestotrotz kannst du ja vielleicht ein paar Worte noch mit unserer Psychologin, mit der Simone, sprechen. Mhm. Kann ich machen. Also ich von meiner Seite aus, ich bin froh, dass du zornig bist, weißt du? Ich find's jetzt schlimm, wenn du mir gesagt hättest, ja, irgendwo, aber ich empfinde auch Trauer und Schuld. Ja. Das ist nicht der Fall, zumindest keine Schuld. Ja. Und das ist gut. Ja, mit der Schuld ist aber so eine Sache, also vom Verstand her empfinde ich keine Schuld. Aber es gibt immer wieder Situationen, gerade auch in einer neuen Partnerschaft, wenn ich merke, dass ich irgendetwas falsch mache, dann denke ich, siehst du wohl, du machst doch Dinge falsch und dann hast du es vielleicht auch in deiner alten Beziehung falsch gemacht. Ja, ja. Also da kommen schon auch solche Gedanken. Aber das sind ja so Einzelheiten, die man sehr gut in seiner Gesprächstherapie besprechen kann mit dem Therapeuten. Das stimmt. Aber das Schlimme ist für mich auch, und da habe ich auch ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich ihn als Menschen nicht vermisse. Und das ist etwas... Ja, aber es liegt ja auch schon daran, dass du dich eigentlich vorher schon von ihm getrennt hattest. Ja. Insofern ist das ja, finde ich, logisch und folgerichtig. Ja, es hört sich, finde ich, nur so herzlos an, dass ich herzlich umgebracht auf diese furchtbare Art und Weise und ich sage, ich vermisse ihn nicht. Ich finde das gut. Ich finde das gut, so auch in Folge der Geschichte, wie du sie beschrieben hast, dass du dich getrennt hast. Ich finde das eigentlich gut, in dem Sinn, dass du auf dem richtigen Weg bist, diese Sache dann doch irgendwann hoffentlich zu verarbeiten für dich und dein Leben. Mhm. Anja. Ja. Unsere Zeit läuft ein bisschen weg. Ja. Ich würde gerne dir das noch anbieten mit der Simone. Du kannst ja noch ein paar Worte mit ihr sprechen. Kann ja sicher nicht schaden. Mhm. Wünsche dir für deine neue Beziehung von Herzen alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hallo Lea. Lea ist 29. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo Lea. Was ist dein Thema? Mein Thema ist verliebt in die beste Freundin. Oh, schwierig. Das klingt nach großen Schwierigkeiten. Das ist so, ja. In die beste Freundin? Ja. Wie lange seid ihr schon beste Freundin? Seit etwas über 3 Jahren. Ist ja noch nicht so lange. Naja. Nö, aber gute Freundschaft. Ja. Bist du lesbisch? Nee. Bisher noch nicht? Nee, bisher noch nicht. Und hast auch keine Erfahrung mit Frauen bisher? Nee. Und sie auch nicht? Nee. So, und wie merkt man das dann, wenn man heterosexuell ist und plötzlich dann... Ja, das ist das Problem. Also ich bin früher immer davon ausgegangen, wenn jemand, wie soll ich das sagen, so eine Neigung hat, dann wird man das recht früh merken. Mhm. Keine Ahnung, wann man das merkt. Ende, keine Ahnung, Anfang 20? Ja, nicht weiß, unbedingt. Okay. Gut, aber auf jeden Fall nicht mit 29. Habe ich jedenfalls nicht gedacht, dass man da schon weiß, wie man so, in welche Richtung man so tendiert. Ja, ist vielleicht häufig so, aber es gibt auch ganz andere Fälle, wo das viel später aufbricht. Gut, also ich habe auch keine, im Freundeskreis keine lesbischen Freunde, von daher überhaupt keine Erfahrung damit. Hatte bisher auch nur Beziehungen zu Männern. Bist du im Moment auch in einer Beziehung? Nee, die ist seit April vorbei. Ah ja. So, jetzt meine Frage war, wie merkt man das? Oder wie hast du es gemerkt? Gemerkt habe ich das so vor, ja, ich würde sagen 3-4 Monaten. Mhm. Also beste Freundinnen, wir gehen natürlich auch so miteinander um, dass wir, wie man halt so unter Freundinnen ist, also auch über alles redet und Dauertelefonate führt und so weiter. Und ja, das ist so, keine Ahnung, was man sich so vorstellt mit der Freundin, was mich am Anfang schockiert hat, weil ich, wie gesagt, vorher nicht auf Frauen gestanden habe. Also was stellst du dir denn vor? Ja, keine Ahnung. Man stellt sich, am Anfang stellt man sich vor, sie zu küssen zum Beispiel. Ah ja. Also die Frage war, wie merkt man das? Man merkt es dann daran, dass man vielleicht eine Grenze überschreitet, die man sonst innerhalb einer Freundschaft nicht überschreiten würde. Dass man Sehnsucht nach Zärtlichkeit hat zum Beispiel. Genau. Oder nach Erotik sogar auch. Genau, genau. Also das geht dann hin bis zu den ganz kühnen Vorstellungen, eventuell auch Sex mit ihr zu haben. Genau, genau so. Und das könntest du dir alles mittlerweile vorstellen? Könnte ich mir auch. Und ich glaube auch, dass daran auch meine letzte Beziehung gescheitert ist. Weil da hatte ich immer so das Gefühl, also seit Ende 2005 war ich mit meinem letzten Freund zusammen. Mhm. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendwas fehlt. Und das war auch der Grund, warum es nachher gescheitert ist, ja, weil es nicht mehr geklappt hat. Ja. Und wo ich das bei meiner Freundin gemerkt habe, also erstmal mit diesen Vorstellungen, was ich dir eben sagte. Und dann, dass sie vor, wo ich das ganz extrem gemerkt habe, dass sie vor anderthalb Monaten jemanden kennengelernt hat. Mhm. Was wir uns natürlich dann auch erzählen. Ja. Und ja, und da, wie sie dann von ihm schwärmt und wie sie davon redet und dass mir das schon wehtut. Eifersüchtig. Also nicht so, ja, nicht so, dass es mir wehtut, dass ich sie irgendwie als Freundin verliere, sondern dass er sie vielleicht bekommt. Ich verstehe, das ist ein gutes Indiz. Normalerweise als beste Freundin freut man sich ja. Ne? Genau, wenn jemand dann einen Partner findet oder verknallt ist und so. Aber wenn man dann so Gefühle hat, wie du es gerade geschildert hast, ist das ein absolutes Indiz, dass man selbst verknallt ist in die Person. Oh weia. Genau. Das heißt, die ist dabei, gerade sich zu verlieben. Ja. Also so sieht es aus. Also es ist noch so ein bisschen Schwärmerei und aber meine Angst ist natürlich, dass das so weit kommt, dass sie mit ihm zusammenkommt und da habe ich das Gefühl, dass mir das so viel tun wird, dass ich das auch nicht ertrage. Mhm. Und dass daran vielleicht die Freundschaft zerbricht oder ich mich zurückziehe. Vielleicht, und, ja. Genau. Vielleicht. Und wenn ich es ihr aber sage, was ich natürlich gerne tun würde, nur ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Und wenn ich das sage und sie vielleicht schockiert ist, dann bricht vielleicht auch daran die Freundschaft. Vielleicht, ja. Ja, aber so ist es dann. Ja, so ist es dann. Ja, so ist es dann, wirklich. Ich glaube, wenn es einem einmal erwischt hat, und mir scheint das so, dass es dich erwischt hat, kann man das wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit nicht mehr zurückfahren. Ja, aber wie bringt man dem anderen das bei? So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt da sitzen und leiden und ich glaube, dass auf Dauer das nur so geht, dass man sein Herz öffnet, dass man es sagt, mit dem hohen Risiko, dass man alles kaputt macht. Mit dem hohen Risiko, dass die andere Person vielleicht geschockt ist. Und natürlich auch dann eine Freundschaft nicht mehr funktioniert. Erstmal, wenn man das gar nicht selbst aushält und der andere auch dazu dann zu verkrampft ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Chance, dass man etwas weckt in dem anderen, was der sich nicht auszudrücken gewagt hat bislang. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Okay. Also ich glaube, außerdem spreche ich da aus Erfahrung, glaubst du mir, dass man über kurz oder lang, wenn man so groß verliebt ist, muss man sprechen, muss man es sagen. Ja, aber es ist wahrscheinlich jetzt ein ganz blöder Moment, weil sie eine andere Bekanntschaft gemacht hat. Allerdings, es ist wirklich völlig vertrackt, völlig vertrackt. Also wir waren auch ja schon zu dritt unterwegs und ich hätte mir den Typen am liebsten weggewünscht. Furchtbar für dich, ja, ganz schlimm. Aber das will man sich natürlich auch nicht anmerken lassen, weil... Ja, also aber... Ich weiß auch nicht, wie sie darauf reagiert, dann, wie sie das sieht und... Ja, wenn du jetzt gar nichts machst, über kurz oder lang wird sie es dir anmerken, dass da irgendwas nicht stimmt. Denn so verstellen kann man sich nicht. Mhm. Das heißt, oder du müsstest ständig eine Rolle spielen, die interessierte Freundin mimen und sich mit dem Typ vielleicht auch gut auseinandersetzen und so, was dich alles anwidert im Prinzip. Mhm. Weil du in der Rolle sein möchtest von dem Typ. So. Kann das auch sein, dass man sich sowas einbildet? Verliebt? Ich war mit 29, nein, also ich war selber überrascht von mir. Nein, Lea, überhaupt nicht. Ich finde, das ist noch ein gutes Alter, dass man solche Gefühle, solche Gefühle noch hochkommen. Ich will es dir erzählen, ich war selbst mal in einer solchen Situation wie du. Ja. Dass ich mich in einen heterosexuellen Freund sehr verguckt hatte. Okay. Und ich war etwas älter und er war damals auch so um die 30. Ja. Und das war natürlich ein genauso großes Problem, wie du es von dir geschildert hast. Mhm. Ja, dann habe ich hochgepokert. Ja. Irgendwann, weil ich dachte, ich halte das nicht mehr aus, ich muss es jetzt sagen. Und habe es dann gesagt und das hatte zur Folge, dass wir eine anständige Zeit, wenn auch heimlich, aber zusammen waren. Aha. Aber der war nicht geschockt? Nicht so wirklich. Nein, nein, nicht so ganz wirklich. Das Problem bestand nur bei ihm dann darin, dass er das nicht offen nach außen leben konnte und wir da sehr viel Theater spielen mussten, weil er sich nicht getraut hat, das nach außen zu zeigen. Das ist ein anderes Thema. Aber es hätte auch alles nach hinten losgehen können. Ja. Also, okay. Ich wüsste sonst keinen anderen Weg, als irgendwann die Flucht nach vorn zu ergreifen. Also ihr direkt sagen. Ja, da zittert man und da hat man Herzrasen, wenn man das sagt. Ja. Da, weil alles passieren kann in dem Moment. Das ist wie so eine Weiche. In dem Moment entscheidet sich, wo es lang geht in der nächsten Zeit. Okay. Viel Glück, Lea. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Danke, tschüss. Andrea ist hier. Andrea ist 40. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Andrea, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, das ist ganz schwierig. Also jetzt da irgendwie so, wie soll ich das Thema nennen? Ich muss also jetzt dazu sagen, dass ich da noch nie drüber gesprochen habe. Mhm. Deswegen macht die Sache auch nicht gerade einfach. Glaube ich, immer noch nie über etwas. Ist es was Gravierendes, was Schwergewichtiges für dich? Für mich auf jeden Fall, ja, klar. Sag doch mal einfach so ein Stichwort. Ja gut, ich bringe das jetzt einfach über die Lippen. Ich bin vergewaltigt worden vor 7 Jahren und habe 6-jährige Zwillinge deshalb. Also die Kinder sind aus der Vergewaltigung entstanden, Zwillinge. Mhm. Mhm. Und ich bin halt deshalb darauf gekommen, mal anzurufen, weil ich dieses Thema halt mitbekommen habe. Da war ein junger Mann, der hatte sich mit dir darüber unterhalten. Am Freitag, ja. Ja, 27-jährig. Der war ein Kind einer Vergewaltigung. Eben, genau, der das dann von seiner Mutter erfahren hat. Er hat ja auch gebohrt, wo seine Wurzeln halt herkommen und so weiter. Und das wollen Kinder auch irgendwann wissen. Mhm. Das ist einfach so. Und dann hat die Mutter es ihm ja gesagt, ohne eigentlich zu wissen, dass sie ihrem Jungen das Leben jetzt natürlich unbewusst, ich will der Frau jetzt keine Schuld geben, Gottes Willen, unbewusst halt, hat sie ihm damit natürlich auch eine Menge Schwierigkeiten gemacht. Ja, ihm ging es ja auch nicht sehr gut. Nee, ihm ging es gar nicht gut. Der hatte ja noch nie irgendwie Kontakt zu einer Frau gehabt oder so, genau, und hat sich da gar nicht mehr getraut. Und da war ich natürlich schon geschockt, wo ich das gehört habe. Darf ich dich mal zu dir, zu deiner Geschichte ein paar Sachen fragen? Wenn es dir zu unangenehm ist oder wenn es dir zu weh tut, daran zu denken, dann sag ganz einfach, dann hören wir auf. Okay. Du hast in der Tat noch nie mit jemandem darüber gesprochen? Nein. Also ich habe einen Freund, der weiß das. Den habe ich das vor 2 Jahren mal gesagt, weil ich, man kriegt ja immer so Sprüche von außen. Das heißt, ich war schon mal verheiratet und ich habe aus dieser Ehe 2 Kinder schon. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt quasi alleinerziehend mit 4 Kindern. Ja. Und dann heißt es immer, ja, das muss man eben vorher wissen, bevor man sich halt auf einen Mann einlässt. Mhm. Man hätte ja auch verhüten können und solche Sprüche kommen dann eben halt. Ne? Mhm. Und ich kann natürlich jetzt nicht immer wieder zu den Leuten sagen, ich bin nicht gefragt worden. Ja. Aber diesen Freund, dem hast du das denn doch? Meinem Freund habe ich das gesagt, aber er hat ja eigentlich auch sofort, er hat kurz zugehört. Er weiß also, wie die Zwillinge entstanden wurden. Aber ich konnte jetzt nicht wirklich mit ihm darüber reden, weil er auch dann sofort gesagt hat, er möchte darüber gar nichts weiter mehr hören. Ja, das ist aber auch was. Wie ist der denn drauf? Also wenn du schon so etwas für dein Leben Schwergewichtiges sagst und dann sagt, er will darüber nichts weiter hören? Ich denke, dass der auch nicht weiß, wie er damit umgehen sollte oder so. Was ist damals passiert? Magst du es kurz erzählen? Also es ist ein Bekannter von mir gewesen. Mhm. Den kannte ich circa 2 Jahre lang. Wir haben zusammen Sport gemacht. Mhm. Er war quasi dann mein Trainer, Meister, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und der hatte Eheprobleme. Das ging dann auch schon eine Zeit lang so. Und wir hatten uns irgendwann angefreundet. Mhm. Und dadurch hat er halt auch zwischendurch mit mir darüber gesprochen, was bei ihm zu Hause halt alles so los ist. Mhm. Und dann ist das Ganze mal wieder irgendwann eskaliert und dann hat er irgendwann bei mir halt vor der Türe gestanden, hat sich über seine Freunde quasi beschwert. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da, weil er irgendwo unterkommen wollte, wenigstens für ein paar Nächte. Ja, und dann hatte ich ihm halt gesagt, okay, dann kann er halt so lange bei mir bleiben, bis er entweder zu Hause wieder klarkommt oder was anderes gefunden hat. Mhm. Ja, und daraus sind dann letztendlich 3 Monate geworden, die er dann bei mir zu Hause gewohnt hat. Und da hat er dich Ja, das war dann ziemlich blöde, weil in dem Studio, wo wir immer trainiert hatten, da ging dann das Gerücht rum, dass er homosexuell sein soll. Mhm. Und da hat er ein erhebliches Problem damit. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ist ihm das dann irgendwann bekannt geworden, dass da halt irgendwelche Sprüche abgelassen werden hinter seinem Rücken. Und da hat er sich damals schon tierisch drüber aufgeregt. Mhm. Und an diesem Abend, als das passiert ist, da wollte er eigentlich mit mir reden. Und der hat ja auch häufig mit mir geredet. Mhm. Also der war auch depressiv und alles. Und der ist auch zu einem Psychologen gegangen. Das hat er auch gemacht. Ist er denn dann sehr schlimm gewalttätig geworden? Der ist ausgerastet. Was hat er gemacht? Dieses Thema kam dann quasi nochmal auf dem Tisch, da er mir vorher auch schon gesagt hat, dass er eigentlich auch Probleme hat, sich Frauen zu nähern oder nicht immer weiß, wie er sich denen gegenüber verhalten soll. Mhm. Da habe ich natürlich auch gedacht, vielleicht ist er ja tatsächlich homosexuell, will das aber nicht zugeben oder so. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt irgendwie dieses Thema angesprochen und das gefiel ihm natürlich überhaupt nicht. Und dann ist er richtig, ja, er ist rasend geworden. Hat er, ist er, ich meine, das ist schon gewalttätig genug, wenn eine Vergewaltigung vorgenommen wird. Hat er zusätzlich dich auch irgendwie geschlagen oder gewürgt? Oder? Das musste er zwangsläufig, weil ich mich vehement gewehrt habe. Du hast dich vehement gewehrt. Das ist in deiner Wohnung passiert? In meiner Wohnung passiert, ja. Das heißt, du hast auch versucht zu schreien? Ja, natürlich. Mhm. Und ist das einmal passiert? Das ist einmal passiert. Hast du ihn danach dann rausgeschmissen oder bist du geflohen? Das war total bescheuert, war das. Ich hätte eigentlich zur Nachtschicht gemusst. Mhm. Ich hatte halt noch Dienst und ja, nachdem das irgendwie vorbei war, da habe ich tatsächlich, ich hab meine Tasche geschnappt und ich bin zur Arbeit gefahren. Mhm. Ja, wie traumatisiert, wie in Trance. Ich habe schon die ganzen Jahre eigentlich darüber gedacht, wie habe ich eigentlich die Nacht geschafft und ich weiß das gar nicht mehr. Es gab nie für dich die Überlegung, damals ihn anzuzeigen, zur Polizei zu gehen? Doch, ich habe drüber nachgedacht. Warum? Aber die ganzen Fragen, die einem dann gestellt werden das habe ich nicht ausgehalten. Als du gemerkt hast, dass du schwanger bist, was ging da in den ersten Stunden, Tagen in dir vor? Monate. Also für mich war, weiß ich nicht, die Welt ist untergegangen. Hast du sehr damit gerungen, eine Abtreibung vorzuziehen? Ich habe sofort daran gedacht. Ich habe sofort daran gedacht, dass ich dieses Kind nicht kriegen werde. Ich wusste ja da noch nicht, dass es zwei sind. Was hat dich dann dazu gewogen, dich gegen die Abtreibung zu entscheiden? Entschuldigung, ich bin erkältet. Mhm, macht nichts. Ganze hin und her eigentlich. Also ich hatte mit meiner Schwester halt darüber gesprochen, das war, weiß ich nicht, erstmal ist alles so an mir vorbeigegangen. Weil die Schwester weiß es auch? Nicht, wie die Kinder entstanden sind. Ich habe lediglich gesagt, dass ich schwanger bin. Aber du musst irgendwann ja... Ich hatte das im Gefühl gehabt, dann habe ich einen Test gemacht und dann war der tatsächlich positiv. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ne? Irgendwann musst du ja entschieden haben, ich lasse das Kind, du wusstest es ja damals nicht. Ich glaube, das ist mehr oder weniger durch den Bekanntenkreis gekommen, die mir alle abgeraten haben, ein drittes Kind zu kriegen. Jetzt ohne zu wissen, wie das entstanden ist, sondern einfach, denk an die zwei, die du schon hast. Du hast deinen Job und wie willst du dann damit noch arbeiten? Achso, der Bekanntenkreis hat sogar für eine Abtreibung gesprochen. Fast alle, ja. Und was hat dich denn... Ich habe mir Sachen anhören müssen, dass das ein Zellklumpen ist, auch nachdem ich dann wusste, es sind zwei Kinder sogar. Mhm. Das sind noch Zellklumpen, noch kannst es abtreiben, überlegst dir gut, dir kann es so gut gehen, kannst am Strand liegen, Pina Colada trinken. Warum hast du dich dann... Ich habe mir die Situation vorgestellt. Ja, ich bin mit meinen beiden Kindern im Urlaub, wir sind am Strand, ich trinke da tatsächlich eine Pina Colada und dann, spätestens dann, hätte ich drüber nachgedacht, warum kann ich mir die jetzt eigentlich leisten? Was mache ich da eigentlich? Ja, das wäre für mich so gewesen, da bin ich nicht nur über Leichen gegangen, sondern sogar über die eigenen, wenn man so will. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie so nachvollziehen kann. Ja, also das war eine klare Entscheidung für das Leben und für deine und Kinder. Mein Körper auch, also irgendwie hat alles so reagiert. Ich bin sogar sauer auf die Leute dann geworden. Ich bin denen schon gegenüber aggressiv geworden. Ich habe mich irgendwann dabei erwischt, dass ich schon anfange zu verteidigen, was da gerade in mir anwächst. Ja. Als die Kinder dann geboren waren, hast du die Kinder von Anfang an wirklich so annehmen können wie deine anderen Kinder? Absolut. Absolut. Er war also, absolut. Du hast nie sie in Verbindung gebracht mit diesem schrecklichen Erlebnis. Ich denke natürlich darüber nach, das ist schon klar. Aber du kannst zärtlich zu ihnen sein, du kannst sie in den Arm nehmen. Ohne Ende, ja. Du liebst sie über alles. Ja, ich bin total froh, dass ich mich nicht anders entschieden habe. Weiß der Vergewaltiger, dass er Kinder gezeugt hat? Oh ja, das weiß er. Hast du es ihm gesagt oder hat er es gesehen? Ich habe ihm das gesagt. Und ich habe Drohungen bekommen ohne Ende, dass ich die bloß nicht kriegen soll. Und ja, er wird schon Wege finden, dass ich die nicht bekomme. Für ihn war erstmal nur klar, die kriegt die ja gar nicht. Aber er hat dich dann in Ruhe gelassen? Am Anfang hat er sich gedacht, die wird sie schon nicht kriegen. Mhm. Und als er dann halt, wir hatten ja eigentlich einen gemeinsamen Bekanntenkreis durch den Sport eben. Mhm. Als die Kinder dann da waren, hat er dich dann in Ruhe gelassen? Ja. Ja. Wie wirst du, du nimmst Bezug auf das Gespräch, was ich am Freitag hier geführt habe. Mhm. Deine Kinder sind jetzt 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Zwei Mädels, zwei Jungs oder gemischt? Das ist ein Pärchen. Ein Pärchen. Natürlich, was sagst du den Kindern zur Zeit, wer der Papa ist? Die fragen doch bestimmt auch schon danach. Also ich habe ja einen Freund. Und klar haben die danach gefragt. Alleine schon durch die beiden Älteren, weil die werden ja alle 14 Tage von ihrem Papa abgeholt. Mhm. Und die zwei wurden ja nicht mitgenommen. Was denken die denn, die beiden, wer der Vater ist? Der Freund? Die haben dann natürlich gefragt, wer denn der Papa ist. Mhm. Und ich habe zu denen gesagt, pass auf, das ist halt so, dass ich muss denen erstmal erklären, was überhaupt ein Papa ist. Mhm. Weil für die war damals Papa ein Name. Mhm. Ja? Mhm. Und dann musste ich denen halt erstmal erklären, pass auf, das ist eigentlich, also ihr seid aus meinem Bauch und so weiter. Mhm. Und der hat dann eure Geschwister halt gemacht. Und darum ist das auch der Papa von denen. Ja, und ist dann eben halt, also ob denn jetzt mein Freund deren Papa wäre. Und dann habe ich gesagt, der ist schon ein bisschen wie ein Papa, auch wenn man nicht zusammen. Also du redest dich so im Moment noch so ein bisschen raus. Aber er hat euch nicht gemacht. Das ist jemand anderer gewesen. Und haben sie gefragt? Das habe ich denen gesagt. Und das haben die auch verstanden. Also die wissen heute, dass sie nicht die leiblichen Kinder quasi meines Freundes sind. Okay, sie sind 6 Jahre alt. Es werden noch einige Jahre vergehen. Dann fragen sie, wer hat uns denn gemacht? Das ist das Problem, ja. Mhm. Oder die wollen den dann kennenlernen oder mal aufsuchen oder so. Und das will ich überhaupt nicht. Also, ich finde das eine ganz große und komplizierte Fragestellung. Ja, wie gehe ich damit um? Wie gehst du damit um? Ich hab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich sage denen die Wahrheit und dann könnte etwas passieren, was diesem 27-jährigen Mann passiert ist. Oder ich verschweige das und dann lüge ich die aber an die ganze Zeit. Also, weißt du, Andrea, wenn du bist jetzt die einzige Person außer deinem Partner, der das weiß. Ja. Ja, ich glaube, dass ich habe ja noch ältere Kinder, also ich habe einen 14-jährigen Sohn. Ich glaube, dass der ein bisschen was ahnt, der hat da schon mal so eine Anspielung gemacht. Weil ich träume wohl auch manchmal davon, ich rede dann im Schlaf oder ich hau um mich und dann der kriegt das auch schon mal mit. Ich will dann das noch sagen, was ich sagen wollte, weil ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist auch gleich vorbei. Ja. Ich glaube, in einem solchen Fall, wenn das nur die Mutter weiß, aber 100.000-prozentig nur die Mutter und die Mutter damit insofern klar gekommen ist, dass sie die Kinder angenommen oder das Kind angenommen hat und das Kind sehr liebt, finde ich eine Lebenslüge vertretbar. Mhm. Weil man die Kinder dadurch schützt und man könnte sie in die Illusion legen, der Vater ist halt ein One-Night-Stand gewesen oder so etwas. Mhm. Finde ich, dass man darüber nachdenken kann, das so zu machen, wenn man das als Mutter schafft. Weil die anderen Auswirkungen, die haben wir ja nun auch schon gerade am Freitag gehört, was das bedeuten kann. Ja. Wenn aber die nur auch nur an ansatzweise die Möglichkeit besteht, dass das irgendwie doch durchsickern könnte, irgendwann zu den Kindern, dann ist es wahrscheinlich klüger, den Weg der Wahrheit zu gehen. Weil wenn sie das dann von irgendeiner anderen Person irgendwann, vielleicht sogar in einer Streitsituation erfahren, ist das natürlich eine Katastrophe für die Kinder. Ja. Dann wäre es vielleicht klüger, das gemeinsam vielleicht mit einem Kinderpsychologen oder irgendwie, dass man das gemeinsam berät, wie man die Kinder an die Wahrheit heranführt. Ich muss jetzt sofort Schluss machen, Andrea. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Okay. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Mhm. Ja? Okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute noch Malte E-Mails und morgen heißt unser Thema kuriose Unfälle. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 beginnt die Sendung. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.